Die Arbeit ist heute nicht brisant hier im Schlossgarten. Wir haben noch über die Hälfte vom Geld. Das muss noch alles verdrungen werden. Ja. Also heißt es zeitlicher Feiermorgen. Bei sowas kommt gewiss keiner zu spät. Prost. Nur immer denken, ein Gärtner ist die edelste Pflanze. Darum muss er fleißig begossen werden, sonst welkt er ab. Wieso war ein rarer Mann, der neue Herr Gärtner? Und ein richtiger Mann. Das ist wahr. Oh, kurzsichtiges Volk. Ein fauler Kerl ist er. Okay. Glaubt's mir, ich verstehe das. Der wird uns von keiner Arbeit überheben. Im Gegenteil. Wir werden ihn noch bedienen sollen, diesen hergelaufenen Ding. Er wird die Hände in den Sack stecken, den nettigen Herd wird er spülen wollen, der aufgeblasene Danke, die... Doch war nicht, das tut ihm ja gleich. Ruhig jetzt. Zu diesen und ähnlichen Schimpfereien haben wir heute Abend die beste Zeit. Nicht doch vor der Frau Gärtnerin ihrer Tier. Wir können uns dann auch gleich zusammenreden. Ja. Wie wir ihn wieder aus dem Haus vertreiben wollen. Ja, das können wir. Aber nur ruhig. Alles zu seiner Zeit. Prost!